From Berlin, Improv World News. Ja, herzlich willkommen zu Folge 41 von den Weltnachrichten der Improvisation, den Impro World News. Heute mal wieder nach technischem Hin und Her über ein neues Tool. Wir sind heute bei Google zu Gast. Im Hangout auf der anderen Seite der Kameras und Mikrofone Makro Makrone. Grüße dich. Hallo Thomas. Ja, ein Fest, das mal hier ganz anders zu machen. Wir gucken mal, wie die Qualität so wird. Oder wir nehmen es nochmal auf. Schauen wir mal. Also wenn ihr das hört, haben wir es nicht nochmal aufgenommen. Gut. Ja, schön, dass wir wieder podcasten. Wir hatten jetzt Sommerpause, 3 Monate oder so haben wir fast. Ja, irre, wa? Mai steht hier bei mir, 16.05. Du Schande, aber wir geloben Besserung und wollen wieder öfters euch die Impro-Welt näher bringen. Aber wir waren noch unterwegs und haben irgendwie den Sommer genossen, oder, Makro? Ich war nicht so viel unterwegs, also im Vergleich zu dir zumindest. Aber den Sommer, ja, den gab's irgendwie. Ja, manche haben sich ja beschwert, ich kann davon nicht viel sagen, weil ich war den August nicht da. Ich war in San Francisco und ist auch unser Hauptthema heute. Improvisationstheater in San Francisco. Ja, was willst du denn wissen? Was ich wissen will? Naja, es gibt ja da die großen Bats und da hast du wahrscheinlich so ein paar Sachen gesehen und die Frage ist natürlich, wie groß ist denn Impro in der Bay Area so? Ja, Bay Area und San Francisco sind tatsächlich nochmal zwei verschiedene Paar Schuhe. Also San Francisco ist ja gar nicht so groß, sage ich jetzt mal aus Berliner Verhältnissen. Irgendwie sowas knapp, irgendwas über 500.000 Einwohner. Ist halt alles sehr flach, ne? Alles diese Einfamilien- oder zwei, drei Apartment-Schuhschachtelhäuser da aus Holz. Aber Impro ist schon eine Sache. Vor allem Bats sind da so ein bisschen, ich würde sagen, die Altvorderen, die machen das schon seit 25 Jahren sind die jetzt am Start. Also irgendwann in den 80er Jahren, 89, gegründet. Und ich habe da mit Leuten sozusagen gearbeitet, die teilweise 1978 angefangen haben, Improvisationstheater zu spielen. Und das macht einen doch, das hat mir... Ehrfürchtig, ja. Ja, ne, weil 1978, da war ich noch nicht mal geboren. Und das sieht man auch. Also ich glaube, das ist das, was mich bei Bats wirklich fasziniert hat. Was für eine geschlossene, aufmerksame Truppe das ist. Also da trifft sehr viel Expertise, sehr viel Spielfreude im Johnstonschen Sinne, im besten Johnstonschen Sinne aufeinander. Also sozusagen dieses, ja, lass uns das versuchen, hey, vorwärts, das ist definitiv eine Riesenstärke von Bats. Und ich habe mehr als sechs Shows gesehen und ich war von allen sehr begeistert. Also angefangen habe ich mit dem Finale von Theatersport bei Bats. Da haben LA gegen San Francisco gespielt und war schön zu sehen, wie sozusagen nebensächlich die Punkte und wie nebensächlich auch das Gewinnen war, sondern wie schön die zusammengespielt haben, was für einen Bock die hatten, miteinander einfach Szenen zu improvisieren und wie mutig die waren, aber auch wie gut. Also die fortlaufende Geschichte am Anfang wurde dann abgebrochen, weil die einfach keine Fehler machten, egal was denen an Vorgaben gegeben war, und es wurde wunderbar umgeschaltet. Also wirklich Theatersport, wie er Spaß machen sollte, auf hohem Niveau, kurzweilig, knackig. Wie ist denn da die Geschwindigkeit im Vergleich zu hier höher, oder? Die Geschwindigkeit ist atemberaubend. Also es wird was angesagt, es wird Ja gesagt, es wird gemacht. Also es gibt keine Diskussion und man freut sich fast, wenn es da so ein bisschen Verwirrung gibt, weil irgendwie zwei Leute gleichzeitig auf die Bühne gehen. Normalerweise geht das alles zack, zack, zack, zack. Und vor allem, was ich sehr interessant fand, mit einem große Freude für Risiko. Also das wird ja immer gepredigt, Risiko, Risiko, Risiko, kein Impro ohne Wagnis. Und da habe ich gesehen, was wirklich was gemeint ist und was auch gemacht werden kann, wenn man halt wirklich sagt, Augen zu und durch, ohne Rücksicht auf Verluste. Es hat einfach sehr großen Spaß gemacht. Mhm. Was hast du noch so gesehen? Genau, den Tag drauf habe ich gesehen, Spontaneous Broadway, der auch interessant, die Leute haben auf kleine Zettel Liedtitel geschrieben, die sie gerne hätten, also sich irgendwelche Titel ausgedacht. Und dann hat jeder Spieler, es waren glaube ich 6 oder 8, einen Schnipsel genommen, also so eine Handvoll Schnipsel genommen und sich eins rausgesucht und gesagt, ich mache dieses Lied zu folgendem Musical. Und dann gab es in der ersten Hälfte, ich glaube fast 12 Songs, wo die Leute dann per SMS-Abstimmung entscheiden konnten, welchen Song sie haben wollen und das Musical dazu. Und dann wurde im zweiten Teil das komplette Musical improvisiert. Und was ich atemberaubend fand, der Song fast 1:1 in dem Musical wiederholt. Das war beeindruckend. Und interessanterweise standen da Leute auf der Bühne, waren 2 von L.A. dabei, die haben halt noch nie da mitgespielt und es fiel tatsächlich nicht auf. Ja. Also, die haben das alles so gut integriert. Wahnsinn. Ja, da war ich geblättet, das war so mein erster sozusagen Betts-Erlebnis und dann das Wochenende drauf spielten sie 2 Prison-Dramen, also Gefängnisfilme, angelehnt an Gefängnisfilme der 30er Jahre, weil es gab ja irgendwann mal so einen Code in den amerikanischen Filmen, dass es halt gut auszugehen hat und dass so Justizapparate immer positiv gezeigt werden müssen. Es darf halt niemand irgendwie im Gefängnis noch schlimmer und krimineller werden. Oder wenn er das wird, dann muss er aber auch sozusagen, muss es auch schlecht ausgehen und so weiter. Naja, und die haben sich so ein bisschen davor angelehnt. Aber auch in dem Bewusstsein, dass eben Gefängnisse für die USA ein ganz großes Thema sind und dass es darum geht, eben zu verhindern, dass oder darauf aufmerksam zu machen, dass halt 2,5 Millionen Menschen in den USA hinter Gittern sitzen. Ne? Also auch mit Anspruch. Und dann haben sie 2 Dramen improvisiert, am Freitag nur Männer, Männergefängnis und am Samstag Frauengefängnis. Und das war sehr spannend, weil sie auch jedes Mal nach der Show so ein Fragen und Antworten machen mit dem Publikum. Und man merkt, die machen sich darüber wirklich Gedanken. Also das Männerdrama ging sehr positiv aus, gab ein großes Happy End. Und ich habe eben gefragt, ob sie damit zufrieden wären. Und da haben sie angefangen, drüber nachzudenken. Und dann gab es bei dem Frauendrama kein Happy End. Also da findet halt eine große Auseinandersetzung auch statt mit dem, was sie machen. Wir haben auch die Workouts gesehen, die Company haben Workouts dafür, also die Vorbereitung dazu. Und man merkt, da wird immer mit 100% rangegangen, da wird auch mit 100% trainiert und eben nicht so, naja, wir machen jetzt nur Training, sondern immer volle Kanone. Und das war sehr beeindruckend. Ja, und dann haben wir ihnen ja sozusagen unser Brecht-Format, also wenn ich unser sage, Theater und Probe Brecht-Format, beigebracht oder erklärt, oder sie haben uns erklärt, was man damit so machen kann, wie auch immer das sehen will. Und damit sind sie auch losgelaufen und waren total begeistert. Impro-Theater mit Inhalt und da blieben sehr viele Leute auch sitzen zu den Fragen und Antworten hinterher. Die Themen waren sehr verschieden, also einmal ungerechter Zugang zu Nahrung und einmal Science, also Wissenschaftslegitimie, ne? Weil BR ja großer Wissenschaftsstandort ist, Universitäten, NASA, aber eben auch die Silicon Valley und so. Und das hat die Leute schon irgendwie da auch bewegt. Und die Q&As waren hinterher sehr spannend, weil einer sagte, er sieht jetzt Bett schon seit 20 Jahren und das wäre die beste Langform, die er in 20 Jahren gesehen hat. Da muss man schon sagen, beeindruckend. Also für mich war es ein großer Erfolg, da gewesen zu sein, weil ich unglaublich viel gelernt habe, auch über mein eigenes Improvisieren, über unsere Formate. Wir mussten es natürlich auch herunterbrechen auf ein lehrbares Format. Und das kann man wirklich sagen, die sind zu Recht da so die Marktführer, weil die einfach sehr, sehr, sehr präzise, sehr gut, sehr schnell, sehr connected und eben auch sehr risikobereit improvisieren, so wie man sich das eigentlich wünscht. Ja, schön. Hast du noch andere Gruppen gesehen außer den Bets? Ja, ich habe noch, wollte gern mehr sehen, aber tatsächlich, Impro fängt in San Francisco erst Donnerstagabend an und ich hatte halt nur einmal die Chance, weil Freitag, Samstag war ich mal bei Bett, sonntags war wieder nichts. Und ich habe einmal Improv Collective gesehen. Das ist so eine Zusammenstellung, da standen dann tatsächlich um die 11 Spieler auf der Bühne. Erste Hälfte war Kurzform und zweite Hälfte war improvisiertes Star Trek. Und die Kurzform auch sehr schnell, sehr zackig gespielt, kaum Übergänge. Das, also keine Zwischenmoderation, sondern die Leute gingen vor, Spiel alle rein. Und sehr schön, sehr kurzweilig. Und das Star Trek war auch gut. Da fehlte mir so ein bisschen der Inhalt, weil ich glaube, Star Trek-Folgen gehen immer um irgendein soziales Thema. Die haben immer irgend so ein großes Thema. Und sie haben sich halt wieder so Quatsch vorgeben lassen, was es ihnen nicht leicht gemacht hat, eine wirklich Geschichte zu erzählen. Aber das war interessant, weil die auch in Kostümen kamen und die hatten auf jeden Fall Lust zu spielen. Mhm. Was mich nur wirklich schockiert hat, war, dass ich mich gewundert habe, na gut, wenn da 11 Leute auf der Bühne stehen, wir haben $15 gezahlt, also irgendwas um die 12 Euro oder so, Eintritt, wie das zu finanzieren sein soll, weil kleines Theater war auch nicht voll. Und dann haben wir hinterher mit einer der Spielerinnen noch länger uns unterhalten, mit der waren wir dann noch essen. Und die sagte, naja, es ist eher andersrum. Das Problem ist nicht, dass sie das teilen, sondern dass sie einfach zwischen $400 bis $600 Miete für das Theater am Abend zahlen. Und dass da so viele Leute auf der Bühne stehen, um sich die Kosten zu teilen. Und da wird es dann schon anders, wenn man sich überlegt, da stehen Leute auf der Bühne, die wollen gerne Impro spielen und die zahlen $600, damit die da zahlen können, damit die da spielen können. Und ich lege nochmal $15 dazu, damit es nicht so schlimm für die wird. Mhm. Also da sind wir hier, ich fühle mich da in einer privilegierten Position, weil ich wüsste nicht, wann ich das letzte Mal dafür bezahlt habe, irgendwo auftreten zu dürfen. Beim Impro-Marathon. Aber es, Das stimmt. Impro-Marathon, da legen die Gruppen Geld ein, damit die da spielen können. Aber normalerweise, also beim letzten haben wir es auch so geschafft, dass das Geld wieder rauskam. Ja. Ja. Also ich sage mal so, geht es halt nicht nur in die Miete, da geht es halt auch in die Werbung und weiß der Geier was. Eigentlich nur. Ja, also die Preise sind irre. Also, weiß nicht, für 400 Euro ein Theater mieten, das klingt schon sehr danach, dass die extrem engagiert sind. Wow. Ja, und die müssen halt, das ist halt ein Hobby für Besserverdienende dann auch. Ne? Mhm. Weil du musst halt schon dir das auch leisten können. Du musst die Workshops bezahlen, du musst ja irgendwo anfangen. Ne? Und dann musst du irgendwo auftreten können, so wie hier, wo du mal sagst, okay, da ist eine Kneipe oder eine kleine Bühne. Und im Notfall zahlen wir halt einen Kostenausfall, wenn mal keiner kommt und legen da, weiß ich nicht, 50 Euro hin. Oder ich weiß nicht, was sind so die Preise in Deutschland? Aber ich habe mir das halt dann auch versucht, mal in einem der Q&As zu formulieren nach den Shows. Man muss das mal so sehen. Also wir haben im Sinne von Brecht, an diesem Brecht-Format, was wir auch nach San Francisco gebracht haben, 1,5 Jahre lang herumgedoktert. Ja. Und das kannst du halt nur in einer Umgebung wie Berlin, in dem du günstige Probenräume wie das Theater aus Mitte hast oder andere Möglichkeiten und in dem du halt sowas wie die Brotfabrik hast, ein kleines Theater, wo halt nicht nach dem zweiten Mal irgendwie nur wenig Zuschauer der Bühnenchef sagen muss, weißt du was, ich kriege hier meine Miete nicht bezahlt, weil ich weiß ich nicht, 12.000 Euro oder 20.000 Euro pro Monat Miete zahlen muss für das Theater. Wir müssen was reinnehmen, was Geld bringt, ne? Sondern der sagt halt, ja, ist ein geiles Format und wir müssen schauen, dass wir da Leute reinkriegen und nicht euch da raus. Und wir hätten halt nie ein Jahr irgendwie Versuche machen können und experimentieren und das auf ein Level bringen, wo es jetzt ist, wenn es diese Möglichkeiten nicht gäbe. Mhm. Und deswegen muss man einfach sagen, schützt unsere Freiräume, ja, weil Kunst kann sich eben auch nur in Freiräumen entwickeln und da geht es gar nicht so sehr darum, da Leute zu bezahlen, sondern geht es einfach darum, die Schwelle zu Bühnen, zu Probenräumen, zu Freiräumen, zu Flächen einfach niedrig zu halten, sodass man sagen kann, gut, heute Abend waren nur 10 Leute da, wir haben eigentlich nichts verdient, aber es stört keinen, wir haben auch nicht draufgezahlt. Unvorstellbar. Also das hat mich schon schockiert und bin mit etwas ja, mit etwas mehr Zufriedenheit nach Berlin zurückgekommen und bin jetzt wieder auf diesem Trichter zu sagen, lasst uns die freie Szene mehr verteidigen und die Freiflächen mehr verteidigen und einfach begreifen, was für einen Schatz an kultureller Vielfalt wir hier haben, weil eben nicht alles sofort Geld abwerfen muss. Ne? Ja, auf jeden Fall sehe ich das auch so und finde auch die Kunstform Impro, die sich ja jetzt auch immer mehr in Theater festsetzt, auch toll, dass die Möglichkeiten da sind. Ja, jetzt muss noch die Qualität weiter hoch, also oder an der können wir immer noch kämpfen, sage ich mal. Da hätte ich halt schon so ein bisschen mehr amerikanische Spielfreude, Schnelligkeit, Verständnis, aber vielleicht sind wir auch Deutschen zu verkopft. Die ringen halt mit dem Impro-Comedy auf der einen Seite, wir ringen halt immer mit dem Theater auf der anderen Seite, um uns da irgendwie eine Selbstständigkeit zu bewahren. Aber gut, ja, es ist halt so. Ich muss halt sagen, also ansonsten war es toll, ich habe noch ein paar Workshops da gemacht, vieles gelernt, was auch so mit einfließen wird. Und immer gut weg zu sein, ne? Man kommt mal wieder und weiß, was man zu Hause hat. Ist auch nicht schlecht. Und es gibt keine Erdbeben hier. Also, ich mag Berlin irgendwie. Du bist da richtig reingeraten in so ein 6, irgendwas Ding. Mhm. 6-0, ja. Ja, das Stärkste seit 1989 ist ein bisschen weg gewesen in Napa Valley, aber man hat in San Francisco, also ich bin nachts aufgewacht, weil das Haus wackelte und ich so dachte, ein Erdbeben und ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich bin nur Tourist, ich habe damit nichts am Hut, geht weg. Das war nicht lustig. Zu viel Special Effects für meinen Geschmack. Und war genau zu meinem Geburtstag, hätte ich auch ja, ein kleines Geschenk von San Francisco. Musste nicht sein. Genau, ich denke, ich werde noch ein bisschen was über San Francisco blocken, weil ich so ein paar Erkenntnisse auf jeden Fall noch habe und was auf jeden Fall auch aus dieser Sache erwachsen ist, ich möchte gern, dass wir mal Bats nach Berlin, nach Europa holen, weil ich glaube, dass die uns einiges zu sagen haben und dass da wirklich Leute sind, wo sich auch Workshops machen lohnen und so weiter und so fort. Also von daher 2015 meine Hoffnung ist, es zu schaffen, Bats hier irgendwie Europa. Mhm. Europa Bats und Bats Europa zu zeigen. Genau. Du hast ja auch schon gesehen, ne? Zumindest drei der Bats-Kollegen waren genau. Ganz begeistert. Ja, die waren toll, fand ich auch. Das war ja so eine Art ganz kleines Theaterstück, was die da so hingezaubert haben im Bühnenrausch und wahnsinnig beeindruckend, wie die das so aufgebaut haben. Und auch also schauspielerisch toll, vom Impro, wie sie da halt gegenseitig sich die Fallhöhen immer mehr gegeben haben und so. Super. Also. Ja, und jetzt multipliziert das mal 5, die 3 oder mal ja, mehr noch. Mal, also es sind, glaube ich, 22, 23 Leute und ich habe ja teilweise da gesessen und als wir mit denen gearbeitet haben, überlegt, wer ist denn hier eigentlich der schwächste Spieler? Ne? Man hat ja manchmal so die Überlegung, wer ist denn jetzt hier der schwächste Spieler im Raum? Und wir haben viel drüber so ein bisschen nachgedacht und dann irgendwann kamen wir auf den Dreh, ja, ich kann genau sagen, wer der schwächste Spieler ist, das bin ich. Es war faszinierend, die wirklich, also ich habe selten so eine Gruppe von so gleich starken Spielern erlebt. Das ist natürlich auch immer die Frage, wenn du natürlich so einen Workshop machst oder sowas und alle das Beste geben, macht das natürlich auch Spaß. Ne? Weil alle wollen was, aber jeder hat so eine Stärke und so eine Spielfreude. Also ja, Bats haben einen großen Fan in mir, muss ich offen gestehen. Und San Francisco auch ist eine so schöne Stadt. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Wahnsinn. Also ich verstehe, dass Leute nach San Francisco gehen und sagen, hier bleibe ich und dann überlegen, wie sie das bezahlen. Ja. Ja. Bin nur geschwärmt. So. Mhm. Können wir gleich mal zur World-Sektion in unserem Podcast übergehen, weil nämlich das San Francisco Impro-Festival auch ansteht. Das hat, glaube ich, gestern begonnen. Das hat gestern begonnen und da ist, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, Bats nicht dabei. Das machen die anderen, also es gibt natürlich noch mehr Gruppen in San Francisco und ich oder die, also sie produzieren es auf jeden Fall nicht mit, irgendwie so war das, aber sie haben immer ein Auge mit auf die Community. Und kannst du noch mehr dazu sagen? Das Info-Festival? Na, also auf jeden Fall haben sie sehr große Namen. Also Jet Evelett ist da vom I.O. Los Angeles, die jetzt eben auch in so einer Fernsehserie mitmacht, also beziehungsweise so Piloten, wo wieder ganz viele Impro-Leute gecastet wurden. Dann David Razowski, der ein Riesenname ist und ein bekannter Podcaster auch. Und Susan Messing vom Annoyance Theater, die ja auch so eine Legende in Chicago ist. Also die haben sich da schon richtig die fetten Leute auch rangeholt. Ja, und das lohnt sich in San Francisco letztlich auch, weil natürlich auch außenherum viel los ist, also mit Berkeley und den Communities außenherum, da ist auch natürlich viel, wie soll man sagen, Potenzial da an Leuten, die das interessiert. Ja. Also wenn ihr in San Francisco seid, geht zum Impro-Festival. Mhm. Und an der Ostküste ist auch noch ein Festival, was gerade startet in Boston. Und da ist dann UCB aus New York, so der Headliner. Und die sind, glaube ich, auch sehr beeindruckend. Die würde ich auch gerne mal sehen und intensiver erforschen, weil ich da gerade ein Buch von denen lese, nämlich das Comedy Improv Manual. Naja, UCB ist ja auch ein großer Name, ne? New York ist auf jeden Fall. Ne? Mhm. Also, wenn jemand uns in New York hört und uns zu Forschungsreisen einladen will, wir sind gern bereit. Ne? Wir geben auch Workshops. Ja. Ja. Würden Sie gerne eine Show spielen, wir zwei, oder Marco? Auf jeden Fall. Also, gar noch mit Matt Besser zusammen oder so. Also, das. Wir können auch einen Podcast machen. Aber ich glaube, da bist du halt, also es ist natürlich, das sind so Städte, die sind auch fast unbezahlbar teuer. Ne? Also du warst ja auch in Chicago, das ist ja schon. Ich bin ja leider nur über Chicago geflogen. Ich habe zweimal einen Zwischenstopp in Chicago gemacht. Es war auch so ein bisschen so, ach schade, eigentlich würde ich gerne mal noch zwei Tage hier bleiben und irgendwie noch ein bisschen Info gucken. Naja, vielleicht. Schauen wir mal. Wir werden berichten, falls uns jemand einlädt. Ne? Mhm. Ja, auf jeden Fall. Das kriegt ihr dann mit. Genau. Ja, sonst haben wir jetzt an internationalen Festivals nicht so wahnsinnig viel. Es liegen gerade ein paar Aufrufe rum, das kann man vielleicht noch sagen. Also für Festivals im nächsten Jahr, also guckt mal. Das ist wirklich eine Empfehlung, wie ich finde. Das hast du gestern auch nochmal gesagt. Dass Improwiki relativ viel gerade so macht, auch an Zeug. Also, wenn ihr irgendwie informiert sein wollt, Facebook Improwiki für Sachen, die passieren, auf jeden Fall kein schlechter Anlaufpunkt. Mhm. Genau. Aber das passt ja gerade nicht her. Kommen wir aufs Dach. Na, wir können auch noch vorher das Gemischte machen. Ja, machen wir Gemischtes. Da gibt's das Hotel zu Hause, bitte stören. Eine Comedy-Fernseh- Show bei RTL und exakt das Niveau, was man vermutet, ist da auch. Also es ist Schillerstraße, nur in noch sehr viel schlechter. Es geht schlechter als Schillerstraße? Es geht lässig schlechter. Es ist wirklich ein Grauen. Na, der Sommer hatte ja wieder einige solche Impro-Fernsehexperimente und ich habe ja auch überlegt, ob wir das wieder covern oder nicht, aber eigentlich habe ich keinen Bock drauf, weil ich weiß nicht, hast du ganz schön schräg gesehen? Nee, das habe ich nur gehört mit der schrägen Bühne, ja. Da wurde wenigstens gesagt, das hat sowas Slapstick-mäßig Interessantes, dadurch, dass eben alles umfällt, aber ansonsten ist wohl gar kein Inhalt. Kein Inhalt und die Szenen bestehen halt daraus, dass der Moderator sagt, was sie zu tun haben. Mach mal den Schrank auf, geh mal zur Tür, nimm den Staubsauger und fang an zu saugen. Genau, so ist Hotel zu Hause auch. Also okay. Die stehen wirklich alle auf der Bühne und bewegen sich nicht, außer der Regisseur sagt was. Es ist, und selbst dann wird es nicht. Es ist wirklich schlimm. Es war mir auch, also ich, dadurch, dass ich keinen Fernseher habe, nicht bewusst, was so an Qualität im Fernsehen generell in Comedy so am Wochenende läuft. Und dann dachte ich, das kann man doch nicht ernsthaft Leuten zumuten. Das ist unfassbar. Und natürlich der Ruf von Impro wird da auch immer nachhaltig mit getrasht. Genau, wenn die Leute sagen, ach so, was wird der Scheiß im Fernsehen, dann haben wir ein echtes Problem. Und da sind wir gerade. Also vielleicht sollten wir den Leuten nochmal sagen, das hat mit Impro, das ist... Theater hat zumindest nichts zu tun, ja. Genau, wir müssen immer sagen Impro-Theater. Ich glaube, das Theater da hinten dran müssen wir uns echt noch gönnen, weil das ist ja in Amerika, gibt es ja so eine versuchte Unterscheidung zwischen Improv und Impro. Versteht auch keiner, aber irgendwo, ja, danke liebes Fernsehen für uns zurückschießen in die Frühsteinzeit. Das ist ein Also man wünscht sich ja fast so Freischnauze XXL wieder, weil das hatte ja wenigstens noch sowas von Impro-Games, aber irgendwie verwursten sie es immer weiter. Kann denn nicht einer mal hingehen, kopiert doch mal bitte Whose Line Isn't It Anyway, besorgt euch ein paar ordentliche Spieler, nehmt 4 Stunden auf, schneidet daraus 4 Folgen und gut ist. Ja, ich glaube, das Problem fängt ja schon bei den Spielern an, dass also ich hatte dann die Diskussion auf Twitter mit Rudi Redl von den Gorillas, die eben auch bei so einem Castings waren und dir wird eben erstmal so dieser Plot vorgegeben und dann wird dir auch noch ein Promi aufs Auge gedrückt, weil der sich besser verkauft und in der Kombi fängt es einfach an, schon nicht mehr zu funktionieren, weil die elementaren Sachen, die Impro ausmachen, nicht mehr da sind. Also die probieren halt diesen prozessorientierten Kram irgendwie so zu ändern, dass die Redaktion ihr Sicherheitsbedürfnis abgebildet kriegt, aber es macht halt keinen Sinn mehr. Ja, aber deswegen, also meine Kollegin Uta war bei 2 Aufnahmen von Whose Line Isn't It Anyway? Und die sagte halt, na, du sitzt da halt 4 Stunden und die nehmen halt auf und schneiden daraus halt Folgen, ja. Und damit kriegt es eine Dynamik, aber die Leute waren auch gut und die Leute im Studio haben halt Spaß daran, weil die halt Sachen sehen, die nie ins Fernsehen kommen, ja, weil da halt auch mal was scheitert. Mhm. Und die nehmen daraus dann halt Sachen, die unterhaltsam sind. Aber die gehen halt nicht hin und begängeln die Leute und versuchen dann irgendwie, ich weiß nicht was. Genau, also die ändern den Prozess nicht. Also dass sie nachher das schneiden, ist quasi die Fernsehanpassung, aber der Prozess vorher bleibt gleich. Und ich glaube, das ist das Geschickte an dem Format. Und ich glaube auch, was das Geschickte an dem Format noch ist, was sie auch hier im deutschen Fernsehen nicht verstehen, das ist so eng, ja? Also das ist so konkret, ja? Du bist so nah dran, also das Publikum sitzt so nah an der Bühne, nicht wie hier immer dann irgendwie noch so 12 Meter Abstand für die Kameras und dann irgendwo mal kommt ein Publikum, da findet ja auch kein Kontakt statt, sondern die spielen dann halt irgendwie ihr Ding. Liebes Fernsehen, wenn ihr mal Beratung braucht zum Thema Improvisationstheater, also ja, ruft uns an oder schickt uns eine Nachricht oder schreibt einen Kommentar. Wir können echt helfen. Wir wissen, wie es funktionieren könnte. Gut, okay, haben wir uns da auch angebiedert. Mhm. Erst nach New York und jetzt ans Fernsehen. So, ist alles gesagt dazu, oder? Ja, ja. Lass uns mal ins Dach gucken. Dach ist natürlich Deutschland, Australien und die Schweiz. Was ist denn in Australien so los? In Australien ist, glaube ich, gar nichts, was jetzt natürlich nicht stimmt. Also in Wien, Australien, machen natürlich ganz viele Leute Impro, aber nichts, was jetzt so Festivalcharakter hätte. Das haben wir tatsächlich im Moment nur in dem DE. Da ist ab heute in Bremen das Fliegende Funken Festival. Genau, ist ja auch neu, oder? Wenn ich das richtig sehe, ist das das erste oder das zweite Mal? Nee, die sind schon älter, das 5. oder 6., aber die haben halt immer mal so Jahre, wo es nicht stattfindet. Ah, okay, daran lag es. Okay, gut. Und die haben halt jetzt, was ich ganz interessant finde, so ein Format Gauner und Gaukler, was wieder so ein Mix ist aus allen Bremer Gruppen, soweit ich das verstanden habe. Und die aber sich da gemeinsam ein Format überlegt haben und das spielen, das finde ich super, auch für so ein Festival. Und dann eben die Brise kommt mit einem neuen Format, was bisher, glaube ich, in Deutschland noch nicht von denen gespielt wurde. Und Dings für Garderobe keine Haftung spielt noch irgendwas und so. Also das ist auch, glaube ich, ziemlich schick, was die da machen. Ja, der Norden rockt. Und wenn wir gerade am Norden sind, fahren wir noch nach Aschaffenburg. Das liegt aber nicht im Norden. Naja, egal. Da ist der zweite. Nördlich von Wien, Australien, liegt es auf jeden Fall. das ist richtig. der zweite goldene Bosskopf. Das ist eigentlich ein Apfel, ne? Mhm. Am 27.09. in Aschaffenburg. Was ist denn das, lieber Mokko? Ich glaube, das ist so ein Maestro, aber interessanterweise mit sehr, sehr vielen Spielern aus ganz Deutschland. Also im letzten Jahr waren da so, glaube ich, 15 Spieler haben so zu Anfang und das war so richtig querbeet aus allen Regionen. Außer Berlin. Und ja, die Tabutanten richten das aus, die ja auch sehr interessantes Zeug machen. Sehr schön. Dann sind wir mit dem Dach durch. Ist heute kurz, also da ist noch mehr, kommen jetzt auch noch ein Haufen an Festivals auf uns zu, aber das covern wir dann, wenn es soweit ist, in der nächsten Folge, oder? Genau. Das technisch wieder etwas besser am Start sein. Genau, machen wir noch Berlin, um hier noch so ein bisschen vor der eigenen Haustür zu kehren. Es gibt was Neues im Bühnenrausch. Playtime, the audience is your ensemble, is our ensemble auf Englisch. Mhm. Am 15.09. im Bühnenrausch, am Montag. Und das Schöne daran ist, also es ist wirklich offen. Du kannst dahin und mitspielen. Das ist also so eine Art Open Stage mit aber Impro-Games, die moderiert werden. Aber eine prima Gelegenheit, auf die Bühne zu springen und zu spielen. Ja, finde ich großartig. Und von den beiden Leuten, die das machen, glaube ich, kenne ich eine, die ist auch sehr nett. Mhm. Also, springt. Und dann kommt noch was. Das Ratibor-Theater hat sich was ausgedacht, oder die Gorillas, oder wer auch immer, das war die Impro-Embassy. Embassy? Kann ich mal reden. Impro-Embassy. Ja. Also die Botschaft. Heißt es. Die Improvisationsbotschaft. Das klingt ganz komisch auf Deutsch. Genau. Am 2. Oktober im Ratibor, das ist der Donnerstag vor dem Freitag. Und da kommt Rocket Sugar Factory jetzt aus Wien tatsächlich. Aus Australien extra angereist, genau. Ja, mit Jacob Bennigan und Jim Libby. Danke. Und bringen uns Impro näher. Das ist doch nett, oder? Ja, das Schöne an der Impro Embassy ist, dass es jetzt monatlich stattfindet, an jedem ersten Donnerstag. Und die laden sich dann immer englischsprachige Leute aus der ganzen Welt ein, die da spielen werden. Schön. Ja, das finde ich nämlich auch. Genau. Wir haben ja eh eine ziemlich starke englischsprachige Impro-Community hier in Berlin. Also kann nicht schaden. Nee. Gute Leute zu sehen ist auch immer toll und es geht dann jetzt das ganze Jahr über und nicht nur zu den Festivals, ist eine sehr privilegierte Situation, die wir hier haben. Ja. Ja, geht mir ins Impro-Theater, Freunde, da kann man was lernen. Genau, ansonsten gibt es natürlich noch ein bisschen mehr in Berlin. Die Gruppen Paternoster und Turbine Williams haben beide jetzt eine wöchentliche Show gestartet. Der Spielekönig ist das für Paternoster am Dienstag im Franz und am Montag gibt es jetzt immer Turbine Williams mit Theatersport zu sehen im Pfefferberg, genau in dem neuen Theater dort, das auch sehr, sehr schön ist. Ja, und noch vieles, vieles mehr. Mhm. Neue Gruppen und so weiter. Aber um das hier alles aufzuzählen, bräuchte ich einen eigenen Podcast. Das wollen wir nicht. Wir versuchen euch aber auf dem Laufenden zu halten. Ansonsten auch jetzt wieder mehr bei Impro News zu veröffentlichen. Die Sommerpause ist jetzt vorbei. Der Winter kommt. Wir sind wieder mehr zu Hause an unseren Schreibtischen. Es wird wieder mehr geben. Mhm. Danke, Makro, für den Wiedererweckungs-Podcast. Wir freuen uns auf eure Kommentare und Hinweise und so weiter. und sind hoffentlich in 14 Tagen wieder für euch da. Und ich würde sagen, wir verabschieden uns. Ich sage Tschüss und Makro sagt euch das, was er euch immer schon gerne zum Abschluss sagen wollte. Ja, dann sag doch mal Tschüss. Und ach so, ja. Und wir wünschen euch eine wundervoll improvisierte Woche.